Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 957 an Schiller. Mögen Sie wohl die zwei ersten Akte ansehen, wo das weiße Papier eingeheftet ist, fehlt eine Szene zwischen Weislingen und Adelheid. Wenn Sie nichts zu erinnern haben, ließe ich wenigstens von vornherein die Rollen abschreiben. Den 12. März 1804 geht.